mach dich klein, und man wird dich lieb haben wie früher. Mach dich klein, und die Liebe wird dich überschwemmen, dass du nichts mehr zu tun brauchst, nur Kind sein. Liefere dich ihrer Liebe aus, bis sie dich einliefern.